Soldaten, macht euch bereit, die Reconquista ruft. Ich schau raus, seh den Kirchturm in der Ferne. Drumherum und ab Moscheen, sie kommen immer näher. Seh den Halbmond, wie er unsere Fahne frisst. Ich seh die Polizei, wie sie sich ganz hart verpisst. Das muss ein Witz sein, aber ist die Realität. Es ist an der Zeit für uns, unsere Schläger zu nehmen und sie blau zu hauen, so wie das Sega-Emblem. Nicht mehr auf den Staat vertrauen, wie in den letzten Jahrzehnten. Sie haben zu viele von uns abgeschlachtet und abgestochen und abgepasst und zusammengeschlagen wie einen Punching-Sack. Die Justiz vor Gericht hat noch Beifall geklatscht. Und das feiern sie riesig wie ein Meistertitel, während Deutsche verschwinden wie die Schreibmaschinen. Die haben mehr Minarette auf deutschem Boden als Zigaretten. Wir sind heute schon eine Minderheit in vielen Städten. Wen wollt ihr zählen, wenn ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. In uns lebt dieser Mythos fort. Wir sind Deutsch und das ist bei Gott nicht bloß ein Wort. Das ist Blut, das ist Ehre, das ist Mut in der Seele. Das ist alles, was euch fehlt, wie eine Hure die Ehe. Wen wollt ihr zählen, wenn ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. Es kann viel passieren, es kann auch manches kommen. Aber eines, das glaubt mir, weiß ich. Die Revanche kommt so wie James Bond mit der Walter in der Faust 2033. Wen wollt ihr zähmen, ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. Liebe Leute, jetzt schaut euch an, was Toleranz einem ganzen Volk rauben kann. Ihr lauft durchs Leben ohne Glauben, ohne Identität. Seid ihr Mathe-Genies, doch wenn ihr sonst nichts versteht. Redet Englisch, als ob ihr aus Oxford wärt. Meine Texte sind zwar ehrlich, doch zu kontrovers. Während die Amis auf Irakis mit Phosphor werfen, müssen die Nazis im Videospiel trotzdem sterben. Sie haben kein besseres Feindbild, weil ihnen nichts einfällt, als gäbe es nichts Schlechteres in dieser Scheißwelt. Wer darauf reinfällt, ist entweder völlig wir oder so ein grünes Stück Scheiße wie Estimir. Sie waren plötzlich hier und kamen nicht, um zu gehen. Es war ein von langer Hand geplantes Unternehmen, aber sie haben zu viele von uns umgelegt. Es wird Zeit, diesen blutigen Spieß umzudrehen. Wen wollt ihr zähmen, ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. In uns lebt dieser Mythos fort. Wir sind Deutsch und das ist bei Gott nicht bloß ein Wort. Das ist Blut, das ist Ehre, das ist Mut in der Seele. Das ist alles, was euch fehlt, wie eine Hure die Ehe. Wen wollt ihr zähmen, ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. Es kann viel passieren, es kann auch manches kommen. Aber eines, das glaubt mir, weiß ich. Die Revanche kommt so wie James Bond mit der Walter in der Faust 2033. Wen wollt ihr zähmen, ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. Europa bleibt weiß wie das Koch, das du ziehst. Du Zecke wie der Mond, wenn ich dir nachts den Kiefer brech. Wie mein Sohn, den ich eins auf dem Arm halten werde, währenddessen man euch tief im Verlies verrecken lässt. Wenn ich rappe, stech ich tief in ein Westennest. Aber ich fress Westen und ich stech Westen ab. Max Damage, New Brand, das SS in meinem Namen hat nicht zufällig gepasst. Ihr stimmt raus aus den Schützengräben wie ein Sturm, der mit 180 Sachen an der Küste weht. Ich hab kein Glück gesehen und auch kein Pech erlebt. Es ist das Schicksal, das uns auf unsere Plätze trägt. N-Rap wird groß und der Staat zieht die Notbremse. Wenn ich was mach, geb ich 100%. Du willst gerne Kinder ficken, so wie dieser Kaum Bandit. Nicht mein Problem, wenn das mit deinem Tod endet. Wen wollt ihr zähmen, ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. In uns lebt dieser Mythos fort. Wir sind Deutsch und das ist bei Gott nicht bloß ein Wort. Das ist Blut, das ist Ehre, das ist Mut in der Seele. Das ist alles, was euch fehlt, wie eine Hure die Ehe. Wen wollt ihr zähmen, ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre. Es kann viel passieren, es kann auch manches kommen. Aber eines, das glaubt mir, weiß ich. Die Revanche kommt so wie James Bond mit der Walter in der Faust 2033. Wen wollt ihr zähmen, ihr ängstlichen Wesen? Wir sind Wölfe mit blitzenden Zähnen. Und wir spitzen die Speere, ritzen die Runen in die Maschinengewehre.